Kneifen und Kneipen, da kennt man den Hain. Man weiß, er spinnt gerne sein Seemannslatein. Die Liebe prahlt, er hat ihn immer gesucht. Ja, der Hain, der ist wirklich ne Wucht. In Hongkong, da hat er ne Kleine. In Bombay, da hat er noch eine. In Shanghai, in Rio, Hawaii, da hat er noch weitere drei. In Sansibar sitzt Nummer 7, da wär er bald hängen geblieben. Der Hain, ja, der Hain hat es schwer, vielleicht hat er heimlich noch mehr. Er ist tätowiert, ja, das ist eine Lust. Ein Segelschiff ziert seine Seefahrerbrust. Ein Herz mit dem Kernspruch, auf ewig nur dein, beruhigt sie alle, sagt Hain. Da hat er ne Kleine, in Bombay, da hat er noch eine, in Shanghai, in Rio, Hawaii, da hat er noch weitere drei. In Sansibar sitzt Nummer 7, da wär er bald hängen geblieben. Der Hain, ja, der Hain hat es schwer, vielleicht hat er heimlich noch mehr.